Cocktail für zwei. Kriminalhörspielreihe von Michael Koser. Heute Surabaya Sling. Es war ein schöner Junitag im Jahre 1922. Die Sonne strahlte, als gäbe es weder Weltkriege noch Friedensverträge. Die Vögel, die nichts wussten von Wirtschaftskrise und Inflation, sangen aus vollem Halse und durch die von keiner Erhebung beeinträchtigte Plattheit der norddeutschen Tiefebene dampfte behäbig ein Hummelzug. Sofern er nicht, wie es sich des Öfteren als unumgänglich erwies, in einem der zahlreichen kleinen Bahnhöfe eine Verschnaufpause einlegte. Wilsum! Hier, Wilsum! Beim Aus- und Einsteigen beeilen, bitte! Was für ein Nest, teuerste Cora. So winzig. So ruhig. So ganz und gar uninteressant. Glauben Sie, Felix? Je kleiner die Laus, desto fetter der Schmaus. Oh, gravonisches Sprichwort. Ganz recht. Hätten Sie nicht Lust, diesem Wilsum demnächst einen längeren Besuch abzustatten? Ach, ich weiß nicht recht. Felix und Co. in der tiefsten Provinz. Wo die Menschen besonders neugierig und besonders gierig sind. Surabaya. Das hat was. Exotik, Luxus, geheimnisvoller Orient. Damit, Freund Felix, werden wir sie kriegen. Drei Wochen später. Donnerstag, der 13. Juli 1922. Beschwingten Schrittes eilte Emil Kleingeld, der rasende Reporter von Wilsum, durch die engen Straßen der kleinen Stadt auf der Suche nach der Schlagzeile von morgen. Er konstatierte, dass im Kinematographenpalast noch immer Nosferatu lief, dass die Lebensmittel- und Kolonialwarenhandlung Popken über Nacht wieder die Preise heraufgesetzt hatte. Teuerung schreitet fort, titelte Emil Kleingeld versuchsweise. Wilsum in großer Sorge. Plötzlich verhielt er auf seinem Wege. Sein schweifendes Reporterauge war auf eine schwarze Limousine des Typs Mercedes Knight gefallen, die einen eleganten Bogen um das Kriegerdenkmal beschrieb und vor Hempels Hotel, dem ersten und einzigen am Platze, zum Stehen kam. Wir sind da, meine Herren. Bitte auszusteigen. Dieses kleine Haus ist ein Hotel? Jawohl, mein Herr. Wie pittoresk. Nun gut, bekümmern Sie sich um unser Gepäckfahrer. Aber sehr gern, mein Herr. O Tenko, o Young Departuan, erweist diesem fremden Orte die Gnade, seinen Boden mit euren erhabenen Fußsohlen zu berühren. Inshallah, o Mendahara. Zwei ungewöhnliche Gestalten entstiegen dem Fond des Mercedes. Ein alter Weißbart und ein noch sehr junger Mann, beide in seltsamer Kleidung. Emil Kleingelds Reporterherz schlug höher. Geistesgegenwärtig zog er sein Notizbuch aus der Tasche und begann zu schreiben. Beide dunkelhäutig. Keine Neger. Inder? Fragezeichen. Exotisch gekleidet. Wickelröcke. Hochgeknöpfte Jacken. Schwarze Mützen ohne Schirm. Der Junge beladen mit Schmuck. Gold und Juwelen. Wie aus tausend und einer Nacht. Wie in ein Hempels Hotel. Fahrer schleppt vier große Koffer. Wenige Minuten später erschien der Chauffeur, seiner Last ledig, wieder vor dem Hotel, setzte sich ans Steuer der Limousine und fuhr von dannen. Offenbar ein Mietwagen, dachte Emil Kleingeld, und er titelte »Distinguierte Persönlichkeiten zu Gast in unserer Stadt«. Er klappte sein Notizbuch zu. Der Wissensdrang des Journalisten trieb ihn, Näheres über die zwei Exoten in Erfahrung zu bringen und zu diesem Zweck Herrn Gustav Hempel zu befragen, den gewichtigen Besitzer und, in Personalunion, Portier des Hotels. »Eigentlich wollen Sie nach Norderney, aber unterwegs haben Sie gehört, dass der Fährbetrieb zu den Inseln eingestellt ist, weil die Seemaschinisten streiken.« »Ah, ja.« »Ja, und darum bleiben Sie erstmal in Wilsum. Und wissen Sie was, Kleingeld?« »Ja, was?« »Meinen ganzen ersten Stock haben Sie gemietet.« »Was? Alle 5 Zimmer?« »4. Zimmer 1 hat doch seit Montag diese Holländer...« »Mein Herr van der Quark, ja. Diamantenhändler aus Amsterdam. Ja. Ja, der Wilsumer Kurier weiß alles.« »Und der Main Herr ist heute früh nach Oldenburg gefahren, geschäftlich. Morgen Abend kommt er zurück. Mhm. Sein Zimmer hätten die beiden auch gern genommen, aber weil er doch nicht da ist und ich ihn nicht fragen konnte...« »Müssen Sie sich mit 4 Zimmern begnügen, ja, für 2 Personen. Nobel. Aber nun erzählen Sie mir doch endlich, wer Ihre neuen Gäste sind, Hempel.« »Ja.« Hotelier Hempel schlug sein Gästebuch auf und schob es über die Theke. »Sehen Sie selbst, Kleingeld.« Emil Kleingeld las die letzte Eintragung. Verwundert und mit leichten Problemen. Muda Hassim und Abdullah bin Abdul Kabir. Aus Holländisch-Indien. Wer ist wer? Keine Ahnung. Kein Titel dabei. Beruf auch nicht. Nur was da steht. Namen und Herkunft. Holländisch-Indien. Also aus Java? Vielleicht aus Borneo? Rajas womöglich? Oder gar Maharajas? So spekulierte Emil Kleingeld, der sich im Dienst der Presse eine gewisse Bildung angelesen hatte. Und wie er fragte am nächsten Tag die ganze Stadt nach der Lektüre des Wilsumer Kurier, wer und was sind die beiden Fremden? Noch vor Mitternacht sollte diese Frage beantwortet werden. Die Honoratioren von Wilsum pflegten sich jeden Abend in Hempels Hotel zu treffen, am Stammtisch in der Gaststube, die auch als Speisesaal diente. Hier waren unter anderem zu finden Bürgermeister Grottendiek, Pastor Oldewurzel, Schulrektor Heinzelmann und, nicht zu vergessen, Polizeiinspektor Harms, mäßiger Ordnungshüter und unmäßiger Alkoholiker. Auch Emil Kleingeld saß für gewöhnlich mit am Tisch. Er wurde zwar nicht zu den Honorationen gezählt, war aber durchaus geschätzt als Sammler und Verbreiter interessanter Neuigkeiten. Die 2 Inder im 1. Stock? Ja, die. Ja, da gibt's nicht viel Neues. Der Alte bleibt im Zimmer und der Junge geht ab und zu spazieren. Auf dem Sedanplatz oder im Stadtpark. Sie essen für sich auf dem Zimmer. Der Alte spricht sehr gut Deutsch. Miteinander reden sie in einer unverständlichen Sprache. Malaiisch, zweifelsohne. Diese Sprache, meine Herren, bildet einen gewichtigen Teil des malaiisch-polynesischen Sprachstammes. Sie enthält zahlreiche Lehnworte aus dem Arabischen sowie dem Sanskrit und ist sowohl in den Küstenländern als auch auf den Inseln des Indischen Ozeans weit verbreitet. Und außerdem schlauer Rektor schnackt wie ein Lexikon. Ja, Prost. Prost. Prost. Ja, ist schon merkwürdig. Da kommen 2 Antipoden. 2 was? Antipoden, welches so viel heißt wie Gegenfüßler. Die sind Menschen, welche auf dem uns entgegengesetzten Kugelsegment der Erde leben und infolgedessen ihre Füße oben, ihren Kopf jedoch unten tragen. Das verstehe Man findet ich nicht. Irgendwie seltsam sehen sie ja aus, das ist wahr, aber den Kopf haben sie oben, genau wie wir. Also, darf ich weiterreden? Ja, klar, Inspektor, nur zu. Da kommen also 2 Antipoden vom anderen Ende der Welt nach Wilsum. Ausgerechnet nach Wilsum. Ja, da steckt doch was dahinter. Könnten es womöglich Spione sein? Naja, jedenfalls polizeilicherseits liegt nichts gegen Sie vor, meine Herren. Lasset uns das Problem nicht allein aus engen juristischen Blickwinkel anschauen, meine Herren. Betrachten wir es vielmehr ethisch-philosophisch, um nicht zu sagen theologisch. Ja, sehr gut, Herr Pastor. Denn wie drückt es doch der Apostel Paulus in seiner Epistel an die Kolosser so treffend aus? Auf einem Bein kann man nicht stehen. Bring uns mal noch ein Bier, Gustav. Gemacht, Bürgermeister. Eine halbe Stunde und zwei Runden Bier später wurde die Tür zur Gaststube jäh aufgerissen und in ihrem Rahmen erschien, wie seinerzeit der bekannte Geist aus der Flasche, ein mittelgroßer älterer Herr in einem hellbraunen Sommeranzug bester Qualität, wenn auch nicht eben neuester Fasson. Ferner trug er einen echten Panama-Hut, einen zusammengerollten Regenschirm und einen grauen Kinnbart von nautischer Prägung. Alles in allem das Bild eines soliden Geschäftsmanns alter Schule, nur dass der Neuankömmling sich nicht, wie es einem solchen angestanden hätte, gemessen und würdevoll bewegte, im Gegenteil. Er lief zum Stammtisch, so schnell seine Beine ihn trugen, ließ sich auf einen Stuhl fallen und schnappte aufgeregt nach Atem. Mein Herr, unglaublich, unglaublich, ganz und gar unglaublich, was ich gesehen habe, das können Sie sich nicht vorstellen. Immer mit der Ruhe, mein Herr, ein Bier. Der Schnaps wäre vielleicht besser. Ja, ein alter Kleber. Gustav, einen alten Genever für mein Herr van der Quark. Hätt gemacht. In der Tat, bei dem erregten Herrn handelte es sich um den bereits erwähnten Diamantenhändler aus Amsterdam, der bis zum gestrigen Tage als der einzige interessante Gast in Hempels Hotel gegolten hatte. Er war aus Oldenburg zurückgekehrt und während er seinem Genever zusprach und allmählich wieder zu Kräften kam, gab er zu verstehen, etwas Extraordinäres, ja Exorbitantes sei ihm vor Augen gekommen. Was denn, Mina? Was haben Sie gesehen? Shivas Nabel. Was? Was hat er gesagt? Shivas Nabel? Hat er gesagt. Das glaube ich nicht. In der Stern von Golconda. Der Stern von Golconda. Und der See von Brambedang. Und der Napoleon Scarabeus. Steine, Damen und Herren, Edelsteine, einmalige Stücken, weltberühmt. Ein großer, runder Rubin, ein Diamant von 70 Karat, ein dunkelblauer Saphir und ein gewaltiger Smaragd in Skarabäenform. Jeder Juwelier kenne diese Steine, sagte Maine Herr van der Quark. In jedem besseren Buch über Edelsteine seien sie verzeichnet. Und diese berühmten Stücke, sagte Maine Herr van der Quark, habe er soeben gesehen. Wo, mein Herr, in Oldenburg? Nee, hier. Hier? Das treffe ich nicht. Op de straat. De Bahnhofstraße, gar nicht weit von hier. Vor 2 Minuten, da kam mir ein junger Mann entgegen in maleische Kleding und der trug sie, de Steine. Shiva's Nabel an de Kap, an de Agraffe, an einer goldenen Halskette den Stern von Golconda, de See van Brambedang auf der Gürtelschnalle, den Napoleon Scarabeus am Finger und noch viel mehr Broschen, Ringe aus Burmgold, Schuhschnallen aus Platin. Ach, den kennen wir. Der wohnt hier im Hotel. Seit gestern mit einem Begleiter. Ach, wissen Sie, wer das ist? Ja, oh, natürlich. Persönlich, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, wem die Steine gehören. Und es ist bekannt, dass er sie stets bei sich trägt. Mein Herr, Sie beherbergen in Ihrer Stadt den Sultan von Surabaya. Oh, das ist ja wirklich unglaublich. Sie meinen, dieser junge Inder? Der Sultan von Surabaya, inkognito natürlich. Das glaube ich nicht. Das war eine Überraschung. Die Herren am Stammtisch reagierten zunächst mit einer außerplanmäßigen Runde Bier, worauf sie in einen regen Gedankenaustausch über die nun noch viel interessanter gewordenen neuen Hotelgäste eintraten. Kundig und ausführlich informierte der Rektor über Stadt und Sultanat Surabaya auf der großen Insel Java. Der Pastor erging sich über den Apostel Paulus, den schnöden Mammon und die vielfältigen Gefahren, die einem christlichen Gemeinwesen durch heidnische Besuche erwachsen könnten. Der Bürgermeister sorgte für passende Zwischenbemerkungen und mit Hempel für steten alkoholischen Nachschub. Der Inspektor schwieg und trank mehr als jeder andere. 2 der Anwesenden verabschiedeten sich bald. Mein Herr van der Quark, der müde war von seiner Reise, und Emil Kleingeld. Letzteren trieb das journalistische Pflichtbewusstsein zum Wilsumer Kurier. Es galt, die bereits gesetzte morgige Ausgabe mit einer neuen Schlagzeile zu versehen. Exotischer Potentat gibt uns die Ehre. Seine Hoheit, der Sultan von Surabaya in Wilsum. Sehr gut, Kleingeld. Das waren 5 Bier, Kleingeld. Ja, und 2 Doppelkörner. Die übernehme ich. Ah, danke, Bürgermeister. Also 5 Bier. Macht 250 Mark. Was, 50 Mark für ein Bier? Gestern habe ich 45 bezahlt. Ja, gestern. Heute steht der Dollar auf 460 Mark. Mein Gott, mein Gott. Wo soll das enden? Am nächsten Morgen ließ es sich Hotelier Hempel nicht nehmen, seinen hohen Gästen das Frühstück höchst persönlich zu servieren. Höchst persönlich schenkte er dem jungen Sultan Tee ein. Höchst persönlich legte er ihm Toast vor. Dabei behoheitete er ihn von hinten und von vorn mit tiefen Bücklingen, bis der alte Weißbart ihn am Arm packte und ins Nebenzimmer zog. Unser Geheimnis ist, so scheint es, enthüllt. Unser Inkognito ist gelüftet. Sie wissen, wer er ist, der Tuan Besar, der Tuan Munda, der Tenku, der Yang di Partuan. Seine Hoheit, der Sultan von Surabaya, jawohl. Fühle mich zutiefst geehrt. Dazu haben Sie auch allen Grund, Herr Hempel. Seine Hoheit hat mich nämlich angewiesen. Sehen Sie in mir übrigens den Mendahara oder Wesir seiner Hoheit. Ergebenster Diener, Exzellenz. Ja, seine Hoheit hat mich, wie gesagt, angewiesen, Ihnen, Herr Hempel, Folgendes zu übermitteln. Seine Hoheit sind sehr angetan von Ihrer geschätzten Stadt und von der ihm hier gebotenen Gastfreundschaft. Oh, welche Ehre! Seine Hoheit gedenkt noch einige Tage in diesen Mauern zu verweilen. Zu gütig, Exzellenz. Seine Hoheit wünscht, seiner Zufriedenheit sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Stellen Sie sich in einer Stunde wieder hier ein, Herr Hempel. Jawohl, Exzellenz. Pünktlich auf die Minute, Exzellenz. In festlicher Gewandung. Jawohl, Exzellenz. Im Frack. Exzellenz. Seine Hoheit wird Ihnen, Herr Hempel, den hohen Orden des goldenen Tapirs von Surabaya überreichen. 2. Klasse mit Mango und Papaya. Exzellenz. Ja. Der Wilsumer Kurier vom nächsten Tag trug die Schlagzeile »Hohe Ehrung für prominenten Mitbürger«. Auf dem Foto darunter strahlte Hempel mit dem goldenen Tapir auf seiner Brust um die Wette. Die übrigen Honorationen der Stadt, die zum Strahlen keinen Anlass hatten, wurden nach der Lektüre aus eben diesem Grunde schleunigst beim Visier vorstellig. Der Bürgermeister war, wie es sich gehörte, der Erste. Ich bedauere unendlich, geschätzter Herr Bürgermeister. Der hohe Orden des goldenen Tapirs ist einzig und allein für außerordentliche Verdienste um Surabaya bestimmt. Insofern... John Hempel? Was hat der denn für Verdienste um Surabaya? Herr Hempel hat sich um das Wohlbefinden seiner Hoheit des Sultans verdient gemacht. Und seine Hoheit der Sultan ist Surabaya. So wird das. Ja. Selbstverständlich, geschätzter Herr Bürgermeister, stünde auch Ihnen der Orden zu. Ja. Sollten Sie sich auf ähnliche Weise wie Herr Hempel Verdienste um Surabaya erwerben? Ich könnte den Sultan zum Ehrenbürger von Wilsumer nennen. Wäre das was? Kriege ich dafür den Tapir? Nun, ja. Aber das dauert... Da muss der Stadtrat zustimmen und der tagt erst wieder im September. Was muck wir denn da? Oh, ich fürchte. Ein kleiner Hinweis, Herr Bürgermeister. Ja? Im Vertrauen. Ja. Machen Sie doch eine Spende. Für den Sultan? Ich bitte Sie, für die Armen von Surabaya. Eine gewisse Summe, wollen wir sagen. 2000 Dollar. Eine knappe Million Mark. Ich würde das Geld an mich nehmen, um es nach meiner Rückkehr in die Heimat seiner Bestimmung zuzuführen. Dann muck wieder zu. So geschah es, dass in den nächsten Tagen weitere goldene Tapire im Wilsumer Kurier abgebildet wurden. Zusammen mit Bürgermeister, Rektor, Kaufmann Popken und so weiter. Doch die Ordensverleihungen waren nicht die einzigen interessanten Nachrichten, die Emil Kleingeld seinen Mitbürgern anzubieten hatte. Am Montag, dem 17. Juli 1922, traf ein weiterer Gast aus fernen Landen in Wilsum ein und bezog in Hempels Hotel Quartier. Comtesse Geneviève de la Mühle aus Paris, die sich sehr ungehalten darüber zeigte, dass sie mit einem Zimmer im zweiten und damit obersten Stockwerk vorlieb nehmen musste. Wilsum, Mittelpunkt der großen Welt, titelte Emil Kleingeld beglückt. In der Nacht vom Montag zum Dienstag geschah im Hotel etwas, wovon weder Emil Kleingeld noch sonst ein Wilsumer Kenntnis erlangte. Aus einem Fenster im zweiten Stock ließ sich eine Frau im schwarzen Gymnastikanzug herunter auf dem Balkon in der ersten Etage. Leise schob sie sich durch die der Hitze wegen nicht geschlossene Tür in das dahinterliegende Zimmer. Der dünne Strahl einer elektrischen Taschenlampe fiel auf ein Bett, auf einen Tisch, auf die dort abgelegten Schmuckstücke. Die Frau schlich zum Tisch, nahm einen Ring mit einem großen grünen Skarabäus, betrachtete ihn einige Sekunden und schleuderte ihn wütend auf den Boden. Merde, Sassimilili, Marode. Guten Abend. Oder auch bonsoir, la Comtesse de la Mühle, wenn ich nicht irre. Für einen Höflichkeitsbesuch haben Sie eine recht ungewöhnliche Zeit gewählt und ein noch ungewöhnlicheres Kostüm. Im Bett hatte sich eine Gestalt aufgerichtet, deren Gesicht, auch wenn ihm der dünne Schnurrbart fehlte, eine starke Ähnlichkeit mit dem des jungen Sultans von Surabaya aufwies. Vom Halse abwärts allerdings... Sie sind nicht Sultan, hm? Sultanin, peut-être. Ich hätte nicht ohne Pyjama schlafen sollen. Aber bei dieser Hitze. Und wenn wir schon über Titel reden, ich bin ebenso gut Sultan, wie Sie Comtesse sind. Ihre Juwelen, hä? Sie sind simili, falsche. Aber gut gemacht, das müssen Sie zugeben. Bah, ich habe es gesehen, immédiatement. Sie sind auch Expertin, Comtesse. Eh bien, wir sind Kolleginnen, cher Sultan. Sie wollen, wie sagt man, ausnehmen, ces braves gens de Wilsum. Glauben Sie? Ich werde nehmen teil in Ihrer Entreprise, d'accord? Und wenn nicht? Dann Sie werden haben die Probleme avec la police. Eine halbe Stunde später war der weibliche Sultan wieder allein. Er zog einen rotseidenen Kimono über und begab sich ins Nebenzimmer, wo er den Visier weckte und ihn über das Ansinnen der falschen Comtesse informierte. Ja und? Wie haben Sie reagiert, teuerste Cora? Ich habe ihr kurz skizziert, was wir vorhaben, und ihr versprochen, sie mit einem Drittel am Gewinn zu beteiligen. Was? Erpressung! Haben wir eine Alternative, teuerster Freund? Ach. Trauen wir ihr? Eher weniger. Ich schlage vor, wir warten ab, machen weiter wie geplant und halten die Augen offen. Ein Tag verging. Weitere Wilsumer wurden mit goldenen Tapieren geziert. Die Schlagzeile des Kurier bezog sich jedoch nicht auf die Ordens-, sondern auf die Währungsinflation. 480 Reichsmark für einen Dollar, titelte Emil Kleingeld. Wilsum und Deutschland im finanziellen Würgegriff. Am Mittwoch, dem 19. Juli 1922, geschah in Hempels Hotel wieder etwas Ungewöhnliches. Und dieses Mal erfuhr Emil Kleingeld sehr schnell davon. Hempels liebliche Tochter Wiebke, Zimmermädchen in Papas Hotel, suchte den mit ihr amorös verbandelten Journalisten in den Räumlichkeiten des Wilsumer Kurier auf und berichtete ihm, am Morgen habe der Postbote einen Brief an den Sultan von Surabaya abgeliefert. Ich habe ihn gleich nach oben gebracht, auf einem Tablett, wie Papa mir gesagt hat. Der Alte hat den Brief aufgemacht, er hat reingesehen und dann... Was dann? Dann hat er ganz laut geschrien. Geschrien? Geschrien. Und er hat sich an den Kopf gefasst. Und dann hat er mit dem Sultan geredet. Auf Ausländisch. Laut und aufgeregt. Der Sultan war sauer. Er hat den Brief zusammengeknüllt und auf den Boden geschmissen. Interessant. Weiter, Wiebke. Ja, und dann hat der Alte gemerkt, dass ich noch da war. Er hat gesagt, entfernen Sie sich, mein Kind. Und? Ich bin rausgegangen und habe die Tür zugemacht. Das ist alles? Was soll ich damit? Tja, wenn ich den Brief hätte... Den hab ich, Emil. Ist das wahr? Später beim Saubermachen hab ich ihn aus dem Papierkorb gefischt und eingesteckt. Aber her damit! Was krieg ich dafür? Na, Emilchen, was krieg ich? Kino. Gehst du mit mir ins Apollo zu Dr. Mabuse, der Spieler, heute Abend? Morgen. Versprach Emil Kleingeld und dafür bekam er den Brief. Er war in Holland aufgegeben, stellte er fest, in Den Haag und war abgeschickt vom niederländischen Kolonialministerium. Aber dabei blieb es denn auch. Emil Kleingeld war des Holländischen nicht mächtig. Doch er wusste, wer ihm weiterhelfen konnte. Abends am Honoratiorentisch legte er Wiebkes Beute Meiner van der Quark vor. Und der war gern bereit zu dolmetschen. In Surabaya ist gewesen ein Oververwerbung, ein Umsturz. Nee. Ein Staatsgräb. Staatsstreich. Ja. Sieh mal an. Tja, ja, wenn fern in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. In der Türkei? Wieso in der Türkei? Ich denke in Indien. Der Sultan ist gestürzt. Aufgesetzt. Was? Wegen seiner Verquistening. Verschwendung. In Europa. Es gibt einen jungen Sultan. Der Onkel vom Jungen heißt Malim Dewa. Und was hat das holländische Kolonialministerium damit zu tun? Het Ministerie van Koloniale Zaken? Ja. Ganz Indonesië is een kolonie van ons. Wij zijn de overmacht in Surabaya. En we zijn akkoord. Einverstanden met het nieuwe regime. Also der Sultan is niet meer Sultan. En wat wordt jetzt aus ihm? Ja, ja. Er darf niet meer terug. Verboden. En er bekommt geen geld meer van Surabaya. Out. De lege leven is afgelopen. Inmitten der Aufregung am Stammtisch titelte Emil Kleingeld Sultan von Surabaya gestürzt. Wilsum beherbergt Ex-Herrscher. Doch diese Schlagzeile sollte nie im Wilsumer Kurier erscheinen. Der Bürgermeister und die übrigen Honoratioren untersagten es Emil Kleingeld aufs Strengste, die Wende in Surabaya auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Von einem Ex-Sultan verliehene Orden, das war allen klar, wären ungültig. Am nächsten Vormittag bat der Visier Bürgermeister Grottendieck und Hotelier Hempel zu sich. Er habe ihnen, so sagte er, eine Eröffnung zu machen. Seine Hoheit, der Sultan, mein erhabener Herr, hat das dringende Bedürfnis, vor seiner Abreise am kommenden Sonntag die Sonne seiner Gnade noch einmal in ganz besonderer Weise über ihrer geschätzten Stadt leuchten zu lassen. Er wünscht den Bewohnern von Wilsum die Möglichkeit zu eröffnen, einige seiner weltberühmten Juwelen ihr eigen zu nennen. Der Sultan will uns seine Juwelen schenken, doch bin ich dabei. Ja, dass er denn nun doch nicht, geschätzter Herr Bürgermeister, ohne Fleiß kein Preis, so lautet, wenn ich recht unterrichtet bin, ein hierzulande beliebtes Sprichwort. Seine Hoheit beabsichtigt, die erwähnten Stücke im Rahmen einer Auktion zu veräußern, welche tunlichst übermorgen stattfinden sollte, am Sonnabend, dem 22. Juli abends in Ihrem Hause, Herr Hempel. Das lässt sich machen. Um 6 in der Gaststube? Sehr gut. Sie, geschätzter Herr Bürgermeister, wären wohl so freundlich, das verantwortungsvolle Amt des Auktionators zu übernehmen. Kein Problem, da habe ich Übung drin vom Viehmarkt. Ja, ja. Geboten und gezahlt wird in Dollar. Der augenblickliche, beklagenswerte Zustand Ihrer Landeswährung, meine Herren. Ist klar, nur Dollars. Sagen Sie mal, Herr Visier, Exzellenz, warum will denn der Sultan seine Klunker verscherben? Darüber kann und darf ich mich nicht näher auslassen. Es geht um hohe Politik, um internationale Verflechtungen, meine Herren. Ah, so, ja. Grottendieck und Hempel sahen sich an und grienten. Ansonsten ließen sie sich jedoch nicht anmerken, dass sie über die Hintergründe besser unterrichtet waren, als der Visier glauben mochte. Auch an diesem Abend herrschte große Aufregung am Honoratiorentisch. Alle redeten von der kommenden Juwelenauktion. Die Augen glänzten, die Hände fuchtelten, die Hirne überschlugen das einsetzbare Kapital. Am lautesten und am begeistertsten war mein Herr van der Park. Das ist kolossal, Damen und Herren! Eine unieke Gelegenheit! Der Sultan, meine Herren, hat kein Geld. Der Sultan muss verkopen. Das ist ein guter Gelegenheit für uns. Ah, der Zee van Brabant, der Ster van Golconda. Oh. Jammer dat ik nicht fluent bin, nicht flüssig. Aber Sie müssen toetasten, dames en heren. Sie zugreifen in jeder Gewalt. Ihre Inflatie, denken Sie daran. Ihre Mark ist nichts wert. Herr Bürgermeister. Sachwerte, kaufen Sie Sachwerte! Kaufen Sie Gold, Zeraden, Edelsteinen! Also sprach mein Herr van der Quark. Und ganz Wilsum wurde vom Fieber der Begierde ergriffen. Emil Kleingeld titelte: Unschätzbare Juwelen im Ausverkauf, Augen der Welt auf Wilsum gerichtet. Am Freitag, dem 21. Juli 1922, ließ sich ein gewisser Enno Wübbels beim Visier melden. Der wunderte sich, wer war Enno Wübbels? Na, ich heft doch die Garage in der Bismarckstraut mit Service und Automobilverleih. In der Tat, Herr Wübbels. Und was wünschen Sie von mir? Tja, ich will mal freundlichst anfragen, ob ich nicht auch einen kriegen kann. Hm? Ein Orden! Wo sich doch der Sultan mein Brenner Boes utlein deit. Wie bitte? Meinen Brenner Boes. Ihren was? Mein Auto. Sonntagabend steht er bereit, ab 7 am Hintereingang von Hempels Hotel. Ohne Fahrer, wie besprochen. Was Sie nicht sagen, Herr Wübbels, mit wem haben Sie das besprochen? Na, mit die Dame aus Frankreich, die auch hier im Hotel wohnt, die Comtesse. Die war gestern bei mir und hat das Auto bestellt. Für den Sultan. Ich soll's keinem sagen, hat sie gesagt, aber Sie wissen das ja sowieso. Ja, das sollte man annehmen, Herr Wübbels. Tja, kriegt er nur den Orden? Nicht nur das, Herr Wübbels. Oh. Seine Hoheit verleiht Ihnen gnädigst den Titel Erster geheimer Hofautomobilist. Ne, Jörg. Hochzufrieden entfernte sich Enno Wübbels, während Visier und Sultan, alias Felix und Cora, sich zu einem außerplanmäßigen Kriegsrat zusammensetzten. Die Situation hatte sich geändert. Und sie hatte sich geklärt. Jetzt wissen wir Bescheid, teuerster Felix. Wir wissen, wann sie zuschlagen wird, die angebliche Comtesse de la Mulle. Und auf welche Weise. Wissen wir das, teuerste Cora? Sie hat meine Größe und meine Figur. Annähernd. Ich verstehe. Was tun wir? Ziehen wir die Konkurrenz noch heute aus dem Verkehr? Nicht doch. Soll sie zeigen, was sie kann, die werte Kollegin. Aber wir werden doch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Selbstverständlich. Während sie versucht, uns zu betrügen, werden wir sie für unsere Zwecke einsetzen. Sie wird uns einen wunderbaren Abgang verschaffen, Felix, mein Freund. Einen zweiten Visier brauchen wir noch. Der findet sich. Ich habe schon jemanden im Auge. Sonnabend, der 22. Juli 1922. Der große Tag war gekommen. Schon um 5 Uhr nachmittags war in Hempels Gaststube kein Platz mehr frei. Ganz Wilsum harrte der Auktion. In den ersten Reihen die Honoratioren, die Prominenten und Betuchten mit goldenen Tapieren, gefüllten Brieftaschen und Gier im Herzen. Dahinter die vielen Neugierigen, die zwar kein Geld zum Bieten hatten, sich aber einen schönen, billigen Abend machen wollten. »Dat is moher den Kientop«, sagte Fokker Freerksen, Kriegskrüppel und Armenhäusler. Und er hatte recht. Zu 16:45 hatten Sultan und Visier Polizeiinspektor Harms in ihre Zimmer gebeten, zwecks kurzer Absprache über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Der wackere Beamte erschien pünktlich, wenn auch schwankenden Ganges. Auch seine Stimme ließ die wünschenswerte amtliche Prägnanz vermissen. Während der Vorbereitungen zur Auktion hatte er zur pflichtschuldigen Stärkung und Auferbauung den einen oder anderen Doppelkorn zu sich nehmen müssen. Keine Sorge, Exzellenz, bin völlig nüchtern. Freut mich zu hören, Inspektor. Darf ich Ihnen zur Erfrischung eine Spezialität aus Surabaya anbieten? Aber gern. Ein aus der Durianfrucht gewonnenes Elixier. Ah, ja. Das stinkt ja scheußlich. Ein Sprichwort meiner Heimat besagt, der Geruch der Durianfrucht gleicht der Hölle. Doch Ihr Geschmack öffnet die Pforten des Paradieses. Aha. Ihr Wohl, Inspektor. Na denn, Prost. Ja. Ja, gar nicht schlecht. Nicht wahr? Was nun die Sicherheit der kostbaren Juwelen betrifft... Da machen Sie sich, Mann, gar keine Sorgen, Exzellenz. Da kümmere ich mich höchstpersönlich drum. Eigenhändig sozusagen. Prost. Ja. Und Sie meinen, das sei ausreichend? Aber sicher. Ich sage Ihnen was, Wesir... Wilsum ist eine anständige Stadt. Die Wilsumer sind anständige Menschen. Hier klaut keiner. Keiner klaut hier. Was haben Sie, Inspektor? Ich weiß nicht. Mir ist auf einmal so... Ja. Schaffen Sie ihn ins Nebenzimmer, Felix. Den Rest übernehme ich. Sie wechseln die Rollen. Wie besprochen, Cora. Toi, toi, toi. Vom Turm der St. Willibrordkirche schlug es 6. In Hempels Gaststube packte der Bürgermeister seinen zerschrammten, in vielen Viehauktionen erprobten Holzhammer und drosch damit so kräftig auf das vor ihm stehende Podium ein, dass die ausgelegten Schmuckstücke hüpften und klirrten. Ruhe! Ruhe! Na also... Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Na, endlich. Zum Ausruf gelangt diverser Schmuck aus dem Besitz des Sultans von Surabaya. Ja, wo ist denn der Sultan? Warum ist er nicht hier? Der Sultan will das nicht mit ansehen, weil er so an seinen Klunkern hängt. Er kommt, wenn die Auktion vorbei ist, und dann kriegt er sein Geld. Apropos Geld, nur Dollars, keine Reichsmark, klar? Ja, so, wollen wir mal anfangen. Augenblick, Inspektor Harms ist nicht da. Oh, das stimmt. Aber deshalb können wir nicht warten. Sein Pech. Auf geht's, liebe Landwirte und Hintersassen. Hier hätten wir die Nummer 1. Eine Gürtelschnalle aus massivem Gold, besetzt mit einem Saphir von 28 Karat. Das sind 6 Gramm. Danke, Rektor. Bitte. 6 Gramm. Wegen seiner tiefblauen Farbe ist der Saphir bekannt als der See von Barambadang. Auch gut. Ich beginne auftragsgemäß mit $750. Lachlich! Das ist deine Ladies mehr wert als $10,000. 10,000! Keine Volksreden, mein Herr von der Quark. Wollen Sie bieten? Sicher. 800. 800, bei mir sind 850. Für wen bieten Sie, Bürgermeister? Na, für mich. Ah, dürfen Sie das denn als Auktionator? Wenn ich das sage, jemand mehr als 850. Nee, ich kann 100. 1000 Dollar. 1000 Dollar mehr? 950. Quatsch, muss man nach oben. Goldrausch in Wilsum titelte ihn mit Kleingeld inspiriert. Wer irgend konnte, bot mit und dachte nicht daran, dass der Dollar seit dem Morgen schon auf 510 Reichsmark stand. Indessen ereignete sich im ersten Stock von Hempels Hotel dieses. Die Comtesse de la Mühle, angetan ganz gegen ihre Gewohnheit mit einem schlichten, mausfarbenen Reformkleid, öffnete, ohne vorher anzuklopfen, die Tür zum Zimmer des Sultans. Dieser erhob sich aus einem Sessel, langsam und offenbar nicht im geringsten verwundert, ob des unzeremoniellen Eindringens. Auch der Revolver in der Hand seiner Besucherin schien ihn nicht zu beeindrucken. Ende auch, wit. Wenn Sie darauf bestehen, chère Comtesse. Et maintenant, Sie sich ziehen aus. Mit erhobenen Händen? Das dürfte schwierig sein. Ah, c'est vrai. Sie nehmen wieder herunter, les mères. Wie Sie wünschen. A bas la jaquette, à bas le sarong. Meine Wäsche darf ich doch wohl anbehalten. Ah, oh, oui, oui. Où est l'homme vieux, hein? Votre associé? Der Vizier, der ist im Nebenzimmer im Bett. Er schläft. Es geht ihm nicht gut, dem Armen. Ah bon, Sie auch gehen, dans la chambre voisine. Warum nicht? Le phare, où est-il, hein? Le phare bronzé. Die braune Schminke, auch nebenan. Très bien, vite. 7.20 Uhr. Die große Juwelenauktion näherte sich ihrem Ende. Das letzte Schmuckstück, der Ring mit dem berühmten Smaragd-Skarabäus, der einst dem Kaiser Napoleon gehört haben sollte, ging für lächerliche $1200 in den Besitz des Bürgermeisters über. Anstelle der Ketten, Ringe und Schnallen, die sich jetzt in den Taschen der guten Wilsumer befanden, lagen auf dem Podium viele grüne Dollarnoten. Der Bürgermeister tat das Geld in einen Umschlag und erfrischte sich sodann, wie viele der Anwesenden, mit einem Glas Bier. Mynheer van der Quark verließ die Gaststube leise und unauffällig. Der Sultan von Surabaya betrat den Raum, begleitet von Hempel, der ihn geholt hatte, und nahm auf dem für ihn bereitgehaltenen Sessel Platz. Niemand bemerkte, dass er sich ein wenig verändert hatte. Er wirkte etwas fülliger um die Hüften, und sein Gesicht war womöglich noch dunkler geworden. Der Bürgermeister setzte das Glas ab und ergriff wieder den Hammer. Erwartungsvolle Stille breitete sich aus. Hoheit! Verehrte Mitbürger, liebe Freunde, am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Das sagt der Dichter, und was der sagt, das stimmt. Das stimmt. Ja, da lässt sich nicht dran tippen, Pastor. Wir haben uns hier zusammengefunden und so gemeinsam weiter. Indessen betrat Mynheer van der Quark das Zimmer des Sultans. Als er es leer fand, begab er sich, geleitet durch dumpfe Töne, ins Nebenzimmer. Dort, auf dem Bett, lagen ein schlafender brauner Mann mit verrutschtem weißem Bart und eine hellwache braune junge Frau in eleganten Seidendessous. Beide waren gefesselt und geknebelt. Mynheer van der Quark nahm der Frau den Knebel ab. Onkel, mein Freund. Es ist mir ein großes Vergnügen, teuerste Cora. So, jetzt noch die Fesseln. So. Der Sultan? Ist unten und muss die Rede des Bürgermeisters über sich ergehen lassen. Alles läuft wie geplant. Ausgezeichnet. Dann auf zum letzten Gefecht. Abschminken und umziehen. Gut, dass wir dem Inspektor ein so starkes Schlafmittel verabreicht haben. Wir werden ihn ohne Probleme im Auto verstauen können. Der Bürgermeister beendete seine Ansprache. Der Beifall verklang. Der Sultan erhob sich. Der Bürgermeister überreichte ihm den Umschlag mit den ersteigerten Dollar. Der Sultan sagte merci und wollte sich empfehlen. Doch er musste noch warten. Rektor Heinzelmann erklomm das Podium. Lautes Stöhnen ging durch den Raum, kannte doch ganz Wilsum die Neigung des Pädagogen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit unendlich lange, unendlich gebildete Reden zu halten. Hoheit, Herr Bürgermeister, hochgeschätzte Mitbürger, es drängt mich, den tief empfundenen Worten meines Vorredners einige, ich will nicht sagen weiterführende, vielmehr vertiefende, vertiefende Sätze anzufügen. Surabaya, welch exotischer Wohlklang verbindet sich doch mit diesem Namen, meine Damen und Herren. Welch wundersame Bilder beschwört er in unserer Fantasie herauf. Lassen Sie mich kurz, aber trotzdem mit aller Kraft... Ruhe! Na, ich muss doch aber sehr bitten... Ruhe! Eine amtlich wirkende Gestalt in Knickerbockern und Schiebermütze war in die Gaststube ein und zum Podium vorgedrungen. Wer war der Mann? Schrappke ist mein werter Name, Kriminalkommissar Schrappke aus Berlin. Meine Herrschaften, ich muss Ihnen betrübliche Mitteilung machen, Sie sind gelähmt worden. Was? Was von wem? Vom sogenannten Sultan von Surabaya. Sultan? Der Sultan ist kein Sultan, meine Herrschaften. Der Sultan ist ein gemeiner Betrüger. Meine Herren, nochmal Ruhe. Die Schmuckstücke, die er Ihnen angedreht hat, das sind Fälschungen. Nein. Und das kann doch gar nicht sein. Doch. Wir haben es hier mit dem berüchtigten internationalen Gaunerpaar Felix und Co. zu tun. Ja. Hab ich schon gehört. Erst kürzlich haben die beiden in Paris den Eiffelturm an einen judgläubigen Ami, Amerikaner, verkauft. Im Saal brach eine gewaltige Aufregung aus. Die gutgläubigen Wühlsummer, beschämt, geknickt und maßlos enttäuscht, zeterten, schimpften und klagten. Der falsche Sultan, der die Szene bisher regungslos beobachtet hatte, den Umschlag mit den Dollars unter dem Arm, versuchte die Verwirrung auszunutzen und sich heimlich davonzuschleichen. Aber da hatte er nicht mit dem aufmerksamen Kriminalkommissar gerechnet. Ihr geblieben Freundchen! Cora alias Sultan von Sarabaya, sie sind festgenommen. Non, je ne suis pas Cora, absolument pas. Leugnen ist völlig zwecklos, sie werden ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. Ihren sauberen Kumpan Felix, der dir den Visier gespielt hat, den haben wir schon. Der wartet draußen im Auto auf uns. Na los. Wir fahren nach Berlin zum Alex, kommen Sie mal, Beeilung. Halt sie fest, los, halt sie fest. Ihr herrscht ihn bei. Ich sage nur, Kopf ab. Und meine Rechnung? Der Herr bezahlt. Vor der Hintertür zu Hempels Hotel stand der Wagen des Kommissars, ein Brennerbohr S. Am Steuer ein uniformierter Beamter. Für einen Polizisten war er etwas klein geraten, hatte aber dafür einen umso größeren Schnauzbart. Hinten befand sich der Visier, schlafend, markerschütterndes Schnarchen drang aus seinem dunklen Gesicht. Schrappke setzte sich mit seiner Gefangenen dazu, ein kurzer Befehl, das Auto rollte an, bog in die Bismarckstraße und fuhr weiter nach Südosten Richtung Oldenburg und Berlin. Zurück blieb eine teils verstörte, teils schadenfrohe Gesellschaft, die Hempels Alkoholumsatz nach Kräften hob und eifrig die Ereignisse des Abends diskutierte. Emil Kleingeld komponierte die morgige Schlagzeile. Falscher Sultan entlarvt, titelte er. Felix und Co. in Wilsum verhaftet. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Ja, und wo ist das Geld? Ja, unsere Dollar, wo sind die? Zuletzt hatte sie der Sultan im Umschlag. Und den Sultan hat die Polizei. Ja. Nur keine Bange, Kommissar Schrappke. Wird schon dafür sorgen, dass wir unser Geld wiederkriegen. Ja, ne? Das meinte Gott. Irgendwo draußen, weit hinter Wilsum, verließ der Brennerbohr S. die Landstraße nach Oldenburg. Er holperte einen Feldweg entlang, fuhr über eine Wiese, dann vorbei an Strandhafer und Dünen, hinaus ins Watt, durch Schlick und schmale Wasserläufe bis hin zu einer leicht erhöhten Sandbank. Hier blieb der Wagen stehen. Wie oft ich soll Ihnen sagen, ne? Ich bin nicht Cora. Das wäre auch noch schöner. Ich bin Cora. Wo? Lassen Sie sich nicht durch Schnauzbart und Uniform täuschen, chère Mademoiselle Müller. Pardon, je suis la comtesse de la... Geschenkt. Sie sind Lisette Müller aus Nancy, eine notorische Hotelliebin. Diesmal haben Sie sich übernommen, meine Liebe. Um sich mit Felix und Co. anzulegen, sind Sie nicht gut genug. Bei weitem nicht. Wo seid Felix? Natürlich. Vorher war ich der Visier und mein Herr war der Quack. Bei nebeneinander liegenden Zimmern war der Rollenwechsel ein Kinderspiel. Nicht zu vergessen Kriminalkommissar Schrappke. Sie hatten diesmal alle guten Rollen, Felix, mein Freund. Dafür sind Sie neulich in Paris ganz groß rausgekommen, teuerste Cora. Und beim nächsten Coup, wer weiß? Il est visier là. Qui est-il? Ach. Das ist nur Polizeiinspektor Harms. Aufwachen, Inspektor. Sie steigen hier aus. Was? Aussteigen? Hier? Mit Mademoiselle Müller. Au milieu de la mer, jamais. Stellen Sie sich nicht an. Auf der Sandbank bleiben Sie trocken, auch wenn jetzt die Flut einsetzt. Das wollen wir jedenfalls hoffen. Sie dürfen sich natürlich nicht vom Fleck rühren. Warten Sie schön bis zur nächsten Ebbe. Morgen Nachmittag. Wenn ich bitten darf. Montag, der 24. Juli 1922. Früher Morgen. Der Speisewagen im Hamburg-München-Express ist so gut wie leer. trinken. Ein Mann und eine Frau sitzen sich an einem der kleinen Tische gegenüber. Er, in Haltung und Kleidung von unaufdringlicher, unauffälliger Noblesse, sieht aus dem Fenster auf die vorüberfliegende mainfränkische Landschaft. Sie, eine elegante, knabenhaft schlanke Erscheinung, liest Zeitung. Nicht, wie zu erwarten, die New York Herald Tribune oder das Berliner Tageblatt, sondern den Wilsumer Kurier, den sie im Hamburger Hauptbahnhof verstanden hat. Was ist so erheiternd, teuerste Cora? Lesen Sie, mein Freund. Reichsmark fällt weiter. Nein, darüber. Ach so. Ah, noch immer herrscht große Verwirrung in unserer Stadt. Noch immer ist nichts Genaues über die Hintergründe der mysteriösen Vorgänge zu erfahren, die Wilsum am Wochenende in ihren Bann schlugen. Waren der Sultan von Surabaya und sein Visier wirklich Felix und Co., das weltbekannte Hochstapler-Duo? Alle, die diese Frage beantworten könnten, sind spurlos verschwunden. Polizeiinspektor Harms, Kriminalkommissar Schrappke, der seltsamerweise in Berlin völlig unbekannt ist, mitsamt seinen beiden Gefangenen? Ach nee. Spurlos verschwunden ist übrigens auch unser charmanter Pariser Gast, die Comtesse de la Mülle, und spurlos verschwunden ist, zum Leidwesen zahlreicher angesehener Mitbürger, auch das bei der Auktion erlöste Geld. Ja, naja. Es handelt sich dabei, dem Vernehmen nach, um mehr als $100,000. Naja, schön wär's. Es sind genau 27.650, inklusive Tapirspenden. Eigentlich kleine Fische für Felix und Co. Ja, aber Spaß hat es gemacht. Oh ja. Darauf einen Cocktail. Ja. Kellner? Die Herrschaften wünschen? Zwei Cocktails. Gerne, und welche? Zwei Surabaya-Slings. Surabaya? Kennen Sie nicht? Aber Singapore-Sling ist Ihnen doch sicher ein Begriff. Selbstverständlich. Sie nehmen keinen Sirup und keinen Limejuice? Nein, stattdessen je ein Viertel Mango- und Papayasaft. Und statt Gin, Geneva. Alten Geneva. Guck mal, kein Sirup, kein Limejuice, stattdessen Mango-Papayasaft. Richtig. Und... Statt Gin Geneva. Statt Gin Geneva. Mhm. Oder Geneva. Gerne. Sofort. Nettes Städtchen. Surabaya? Wilsum. Finden Sie, teuerste Cora, was halten Sie von München? Das, Freund Felix, wird sich zeigen. Surabaya Sling. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Rosemarie Fendel als Erzählerin, Cornelius Obonia und Maren Kreumann als Felix und Co. In weiteren Rollen Jacqueline McCauley, David Striesor, Hans Teuscher, Horst Bollmann, Wolfgang Kondrus, Horst Thiemer, Karl-Heinz Kroinski, Rainer Klute, Thomas Monnerjan, Klaus Jepsen, Claudia Hübecker, Christian Gaul. Besetzung: Michaela Ziegler-Heim. Schnitt: Sabine Winkler. Ton: Thomas Monnerjan. Regieassistenz: Gabriele Figge. Regie: Rainer Klute. Meine Rechnung? Der Herr will zahlen. Produktion Deutschlandradio Berlin 1999.